Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts. Und apropos Vogel, den es nicht mehr gibt, René hat da was entdeckt. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe den Durchblick. Darf er so? Darf er so? Darf er so? Bis gleich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der immer pünktlich ist. Er ist sogar so pünktlich, dass er schon mal zu früh gekommen ist. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur Ausgabe 118. Heute am 9. August 2023. Ja. Und natürlich dem berlinsten Berlin-Podcast. Ja. Und deswegen mit dabei unser Berliner Urgestein, Marc. Hallo Marc. Auch ich begrüße uns und euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer oder wie heute mal wieder Zuschauer. Ja, denn wir sind auch heute wieder live bei Instagram. Deswegen ab und zu nicht wundern, wenn wir vielleicht mit unserem Instagram-Publikum reden. Aber wir versuchen natürlich auch für euch, die den Podcast hören. Bitte nicht klatschen während der Aufzeichnung, ja? Danke. Da zu sein, genau. Ja. Und wir müssen auch erstmal verraten, wo wir sind. Das Kindergeschrei, keine Angst, es sind nicht die Kinder von René. Die rennen uns immer hinterher irgendwie, irgendwelche Kinder. Ja. So ist Ruhe das. Da! So hast du schon mal eine Aufzeichnung erlebt, ohne dass irgendwie Kinder rumgebrüllt haben? Ich verstehe das auch nicht. Hab noch keine Lösung für das Problem gefunden. Ne? Ja, wir sind hier mitten im Zentrum, nämlich am Spittelmarkt. Möchtest du mal die Kamera rumreichen? Ja. Einfach mal hier so ein kleines 360, damit man sieht, wir sitzen hier direkt am Wasser. Der feine Herr, ein kleines 360. Fischerinsel, da und da sind feine Kinder. Es liegt an der Brücke. Genau. Und wir sitzen direkt am Wasser. Das ist halt sehr angenehm. Und heute ist auch ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und es ist trocken im Vergleich zu den letzten Tagen. Da hätte man vielleicht heute eine Husche erwischt, hätten wir die letzten Tage aufgenommen. Aber ich denke, heute sind wir hier sicher. Wir wären ersoffen, wenn wir es an einem der vergangenen Tage gemacht hätten. Machen wir uns diesbezüglich nichts vor. Aber habe ich nicht letztes Mal schon erlebt. Die Natur tut doch alles dafür, um uns umzubringen. Und Regenwetter war ja die letzten Ausgaben immer ein Thema gewesen. Ja. Es hat uns verfolgt, aber jetzt ist der Regen offenbar vorbei. Der Sommer ist zurück. Genau. Richtig. Regen ist weg. Wind ist auch nur ansatzweise vorhanden. Genau. Na, man sieht auf dem Wasser so ein bisschen, aber der stört nicht. Was? Der war die Tage schlimmer. Na, es treibt ganz schön, das Wasser. Oh, sag mal. Na, guck doch mal. Das ist, kräuselt ja nicht mal. Das ist Zahnwasser 0,5. Zeigst du bitte mal in die Kamera das Wasser? Nee, ich möchte nicht, dass die Leute dich auslachen, was du für wildes Wasser hältst. Na gut. Ich hab schon nasse Füße. Gut. Dann stellen wir doch wie immer unsere traditionelle Frage an René und an Marc erstmal. Warum? Warum und wenn ja, warum nicht? Und wie, wie oft? Genau. Also, wie geht's dir, Marc? Wie waren die letzten zwei Wochen? Och, bin wie immer bestens vorbereitet. Deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, da ist nicht so besonders viel passiert. Das ist ja auch nicht schlimm. Doch. Es ist leider nicht so viel passiert. Meine Mutter ist schon wieder im Krankenhaus. Ei. Sie war im Krankenhaus wegen eines Schlaganfalls. Dann ist sie anschließend, war sie für zwei, drei Tage zu Hause. Dann kam sie gleich in die Reha, in die Reha-Klinik. Und da war sie dann gute zwei Wochen, knappe zwei Wochen. Und dann wieder nach Hause. Und da war sie dann wieder nur zwei, drei Tage. Und jetzt gab es irgendwie einen epileptischen Anfall. Und mit ihren 79 Jahren macht das dem Körper offensichtlich sehr zu schaffen. Die sorgt ja für Action. Ja. Also da ist momentan Trübsalblasen angesagt, allseits in der Familie. Aufregung der negativen Art, ja. Was man nicht braucht, ne? Also ansonsten nach wie vor RV fit, also nach der Arbeit irgendwie dann immer noch zu diesem Präventionssport oder aber sich um einen Podcast kümmern oder aber mal ins Krankenhaus fahren. Die Tage fliegen so vorbei. Ja. Deswegen von meiner Seite aus erstmal nichts weiter zu berichten, es sei denn, es wird mir im Laufe der nächsten Stunde noch irgendwas einfallen. Ja. Vielleicht kannst du ja das Erlebnis hier mitnehmen und hast dann bei der nächsten Podcast-Folge was Berichtenswertes. Naja, also wir drücken natürlich ganz so die Daumen, dass deine Mama bald besser geht, ne? Und ja. Ach, das ist aber herzallerliebst. Halt allerliebst. Auf dem Laufenden. Nee, es gehört Genesungswünsche sich auch gerne jetzt über Instagram, ja, für alle, die uns jetzt sehen. Gerne. Ich kann es gebrauchen. Sehr gut. Und da fällt mir ein, René, weil du das, weil Marc das gerade erwähnt hat. Wir haben ja auch schon mal, als wir beruflich noch zusammengearbeitet haben. Beruflich zusammengearbeitet? Ja, wir, als wir beruflich, also beruflich noch zusammen waren, meinst du? Genau, ja. So kann man es auch sagen. Hatten wir ja auch schon mal einen Fall von einem epileptischen Anfall von einem unserer Chefs. Das ist schon, oh, was, 2000 oder so gewesen? Ja, also wir schon waren 20 fast noch Kinder, Jahre. Ich erinnere mich. Mhm. Ja. Das fiel mir dabei wieder ein. Das ist noch sehr, sehr, sehr nah vor meinen Augen. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ne? Ja. René, wie war es bei dir die letzten zwei Wochen? Ja. Du hast viel gefeiert. Genau, ich habe einen ziemlich dicken Zettel. Achso, ja, die feiern. Nee, viele sag Geburtstage. Mal, warte auf, nee, ja, uninteressant. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 9. 7. 7, warte. Ah ja. Ich war, um die Kontinuität okay, im Podcast beizubehalten. Ja. Ich war beim Optiker gewesen. Ach, das Marc, du hast mit das Zünglein an der Waage, mit deinem Spruch, wenn man es nicht gemacht hat. Nee, man muss immer nur, man muss einfach. Muss es mal erlebt haben. Nee, man muss es gemacht haben. Nee, man muss sich irgendwie überwinden oder man muss einfach nur den. Ja, Anfang, was habe ich denn du gesagt? Zum Thema Optiker. Du sagst jetzt, ja, muss man einfach hingehen. Genau, da waren wir in der wie heißt die Shopping-Meile? Mall of... nicht Mall of Berlin, sondern Eastside Mall, genau. Wo es so geregnet hat draußen, so gewindet. Genau. Und da saßen wir ja auch vor einem Optiker. Genau. Und da hat mir das Thema kurz, weil ich sagte, hier, seht das und so. Und du hast deine Brille geschrottet, das war das doch, oder? War das nicht das Thema? Ja, ja, das kann sein. Genau. Auf jeden Fall, ich habe das dann zum Anlass genommen, zum Optiker zu gehen, weil ich einfach mal interessiert daran war, wie hier es so... Hier sind wir, René, hier musst du hingucken. Wie es um meine Augen steht. Und darum ging es, dass jemand mal deine Augen durchmisst. Und da hast du gesagt, das macht der Optiker auch alles, einfach hingehen. Genau. Ist kostenfrei. Aber das Ding war, also die Hürde, bei mir kam rüber, die Hürde ist letztendlich nur, einfach da hinzugehen. Ja, du musst deine Augen mitbringen und dann prüfen. Nicht quatschen, machen. Genau, auf jeden Fall habe ich mir die Frage gestellt, warum die so einen kostenlosen Sehtest anbieten. Und dann dachte ich, probiere es mal aus. Ne? War ich da gewesen, Sehtest, erstmal hier so an so einem Automaten guckt man rein, dann zoomt das Ding so manuell aufs Auge ein und dann hast du da irgendeinen Wert für die Ferne. Alles fein und schick. Ich, ne? Auch, ja. Nee, das ist doch das ist doch Augenarzt, das macht ja kein Optiker. Und dann der zweite Sehtest ist dann, wo sie dir so eine Brille aufsetzen und dann so Linsen reinstecken. Und dann muss man sagen, und das finde ich richtig geil gemacht, wird schärfer, wird schlechter und so geht es dann fürs linke und fürs rechte Auge. Also super manuell. So einen Kasten voll mit Linsen, die dann so hintereinander weggesteckt werden. War sehr geil. Und, sehr geil, sagt er. Ja, ich war erstaunt, wie viel man dann mit so einem Linsen vor den Augen plötzlich sieht. Jetzt hat er auch noch versteckt Werbung gemacht, ne? Nee, ich wäre eigentlich zu Viermann gegangen. Er hat Werbung für Linsen Apollo gemacht. Ja. Habe ich nicht gesagt, für 2,99. Achso, ja. Ja, das Ding ist, bei brillen.de habe ich jetzt keinen Shop auf Anhieb gefunden und Mr. Specs war mir jetzt auch nicht so klar, wo man da hin muss. Ja, da war halt Apollo Optik jetzt einfach da. Ja, ist dann auch noch. So. Und auf jeden Fall wollte ich dann den Wert wissen und dann habe ich gemerkt, naja, der Sehtest war kostenlos, aber die Werte, die geben sie nur ungern raus. Da sagte sie nämlich dann, ja, die schreiben wir dann in ihre Akte, wir tragen das ja alles ein in unserer App, und also in unserem System und so, und das ist dann hinterlegt. Und da habe ich gesagt, ja, ich würde es nur mal so ungefähr wissen wollen, und dann hat sie so hingenuschelt, so, ja, ne? Und ich habe die aber gehört, die Werte, und ich werde sie auch gleich offenlegen. Ich habe dann die ganze Zeit im Kopf diese zwei Werte immer wieder wiederholt für mich, und als sie nicht guckte, habe ich mir die schnell notiert. Ah. Weil natürlich wollte ich zu Rossmann gehen oder zu DM oder und Kaufland so eine einfache Brille und mir so eine 3-Euro Lesebrille holen. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, ab 40, altersbedingt, nimmt die Sehkraft an. Nee, hier die kann man nicht mehr so nah gucken. Und wir, ja, das nimmt ab. Das heißt, die Muskelleistung nimmt einfach ab. Das sind Muskeln, die müssen irgendwie kontrahieren, damit die Linse sich krümmen kann, damit du eben auf kurze Entfernung fokussieren kannst. Ah, ja. Kennt René ja von so. Wenn die Muskeln erschlafft sind, dann wird dadurch die Linse irgendwie in die Länge gezogen. Okay, verstehe. Ja, also meine Werte. Es hat gerade vibriert, Stefan. Dein Handy muss ich links abbiegen oder so? Nee, das schon nee, meine Werte liegen bei zwischen 1 und 1,5. Das ist ja, geht doch. für nah so. Ne? Also ja. Das heißt, wenn du mir zu nahe kommst, dann weiß ich nicht mehr, wer du bist. Okay. Wäre ich unscharf. Und ich habe mir dann tatsächlich... Dann kannst du es riechen. Aufgrund, ich glaube, da gibt es ja noch so Werte wie Hornhautverkrümmung und Linsenrotation, oder keine Ahnung, weiß der Teufel. Ja. Weil die jetzt nicht so hoch waren, dachte ich, kann ich mir durchaus den Spaß leisten, mir bei einem billigen Geschäft eine Brille zu holen, so eine Lesebrille, habe ich gemacht und ich muss sagen, ist schon eine Verbesserung spürbar. Also ich kann auch ohne Brille Bücher lesen, aber ja. Mit Brille, gerade so am Ende des Tages, da merke ich schon... Ja, wenn man da am Rechner sitzt, ne, ja, strengt dir schon an. Weiß man auch, wie die Geschichte am Ende ausgeht, ja. Wie man da liest. Genau. Aber endlich. Du hast nicht einmal das Wort Gleitsicht gesagt, da bin ich schon mal ganz beruhigt. Nee, ich war das überrascht. Das hat auch gar nichts zu tun. Naja, aber das kommt ja irgendwann auch, je älter man wird. Na, du kannst dir eine Brille holen, die Gleitsicht hast. Ja, ja, oder klar, du kaufst dir eine Lesebrille. Jetzt verstehe ich so manche Dinge erst. Wenn du eine ganz schmale Lesebrille hast, du guckst ja beim Lesen nach unten aufs Buch. Genau. Und wenn du aber fern hast, du ja kein Problem. Wenn du fern gucken willst, guckst du über den Brillenrand einfach rüber und siehst ganz normal. Und eine Gleitsichtbrille wäre natürlich der Übergang zwischen Lesen unten und fern. Aber dadurch, dass ich ja oben keinen... Nee, du kannst ja weit normal gucken. Ja, brauche ich quasi keine Gleitsichtbrille. Und überrascht war ich übrigens auch, man bezahlt bei diesem Optiker, wo ich den Namen jetzt schon wieder vergessen habe, bezahlt man, egal welche Gläser du brauchst, einen festen Satz. Und dann, wenn du noch so eine Spielereien reinnimmst, wie entspiegelt, Filter, kommt dann immer so 20, 30, 50 Euro dazu. Ja, und dann bezahlt er das Brillengestell. Aber das heißt, du hast jetzt eine Brille für Nahdistanz. Ich habe jetzt eine Lesebrille für 3,99 Euro bei hier so einem... Irgend so einer Drogerie gekauft. Genau. Und aber wie sieht's am Bildschirm? Nimmst du die auch, oder? Nee, das ist das Ding. Also fand ich auch interessant. Die Dioptrienzahl am Bildschirm ist minus 0,5 von dem Wert, den ich habe. Ach so, okay. Ne, also das hängt damit zusammen, dass die Ferne funktioniert. Hm. Und deswegen nimmt die Dioptrienzahl in die Ferne ab quasi. Ja. Und in die komplette Ferne ist sie halt dann für mich zumindest nahezu null. Und Bildschirm müsste ich halt ein halbes Dioptrien weniger. Ich habe das jetzt mit der Lesebrille versucht, weil ich da nicht so einen hohen Wert genommen habe. Naja, aber ist doch, hast du mal was Neues. Ist mal was Neues, ja. So ist das. Das heißt, das Alter zahlt sein Tribut. Willkommen in der Welt der Sehunfähigen. Ja. Übertrieben gesagt, ja. Ja. Hurra! Genau, also, er hat jetzt einen Clubausweis in Form eines Brillengestells. Ich habe es einfach getan und das ist auch die Anregung an euch. Macht's einfach. Ja. Also egal was jetzt. Genau. Ja. So ist das. Ja, schön. Außer Raubüberfälle und Leute umbringen. Genau. Das überlasst ihr bitte den Profis. Nächste Woche, gehe ich dann zum Hörarzt. Genau. zum Hörgeräteakustiker. Ja. Gibt es denn eigentlich auch, gibt es denn wie so Lesehilfen, auch so Hörhilfen in der Drogerie? Nein. Nee. Okay. Das ist ein anderer Markt. Das ist Markt, viel zu teuer. Was ist das? Ungeheuer? Genau. Genau. Okay. Genau das. René, du kannst jetzt schon gehen. Ja. Nein. Gut. Ja, nee, so viel dazu. Also, wenn ihr der Meinung seid, spannend. Eure Augen sind ermüdet, ey, dann geht einfach mal zu irgendeinem Optiker, setzt euch da hin, das geht ratzfatz. Mhm. Lasst euch die Werte geben und dann geht er zu irgendeinem Markt und kauft euch eine günstige Brille. Ja. Ah ja, siehst du. Nicht schlecht. So ist das. Ja. Der nächste, bitte. Stefan, hast du also auch zwei Wochen gehabt? Ich habe auch zwei Wochen gehabt. Die waren doch recht unterhaltsam. Ein bisschen was passiert. Ich habe ein bisschen in Berlin wieder gesehen. Hast du irgendwas Neues mal gesehen? In Berlin? Ja. Was Neues? Habe ich zwei Dinge. Ja. Bei dem einen kannst du mir vielleicht helfen. Kannst du nicht, weil ja mein Handy gerade in Benutzung ist. Vielleicht hat es schon gesehen. Das erste ist der Berliner Fernsehturm. Mein Lieblings-WhatsApp-Statusbild. Meine Freunde. Der Berliner Fernsehturm? Ja. Das klingt ein bisschen hölzern. Wieso? Der ist ja nur Fernsehturm. Ja, es ist der Fernsehturm in Berlin, natürlich. Aber okay. Den habe ich mal wieder von innen gesehen und ich habe überlegt, wann ich letztes Mal da war. Von innen gesehen? Wir hatten darüber gesprochen, Stefan. Das assoziiert etwas ganz Seltsames. Als ob du unten reingegangen wärst und jetzt die Betonstähle irgendwie nach oben geguckt. Genau, richtig. Nein. Du bist mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Ja, ich war Besucher, ganz viele andere auch und bin mal wieder auf die Kugel gefahren, in die Kugel gefahren, wie man das so schön sagt. Und ja, das war sehr interessant. Wie viel hast du bezahlt? 25 Euro. Nur fürs Hochfahren und ja, dann oben? Ja, das ist schweineteuer. Richtig, ja. Ja. Aber wie gesagt, ich war ewig nicht mehr da und das war schon okay. Aber ja. Was kann man dann da, du bist dann im unteren Teil der Kugel. Genau, wo du halt, da kannst du halt nur rumgehen und gucken. Ey, es ist immer der Berliner Fernsehturm. Ja, genau. Es gibt ja noch die andere mit Restaurant, also genau. Kannst auch, die sind natürlich dann entsprechend teurer. Und da hast du auch mehr Aufenthalt. Ne? Aber so, wie lange darfst du denn in der Kugel noch bleiben? Du buchst ja ein Zeitfenster, wo du dann da bist sozusagen. Ein schweineteures Zeitfenster. Ich weiß nicht, ob die dich dann rausschmeißen nach einer Stunde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, einfach nur steht da noch drauf. Ja, aus Corona-Zeiten. Ja, ja. Genau. Aber es hat super geklappt. Früh die Tickets gekauft, abends hingegangen und ja. Kannst du vor Ort kaufen, ne, wa? Da sind auch wie Fahrkartenautomaten am Eingang 2 Stück und da kann man auch Tickets kaufen, ja. Aber ist nicht so toll wahrscheinlich, weil da stehen noch mal so eine Schlange an den Fenstern. Also wo ich da war... Wahnsinnige Schlangen. Am Berliner Fenster. Und schweineteuer. Ja, also na klar, zum Vergleich dazu, die Aussichtsplattform, Panoramaplattform am Potsdamer Platz kostet deutlich weniger. Heißt der so? Ja. Okay, genau. Das rötliche und Gebäude. Das ja. ist, das ist halt. Der Fahrstuhl der Welt. Genau, das ist halt oben offen. Ne? Der Welt. Ja, nee, Europas. Der schnellste Fahrstuhl Europas ist das. Ja, der kostet irgendwie 3-4 Euro oder so. Ne? Nee. 7? Ich glaube, um die 10 Euro würde ich sagen. Okay. Aber das ist halt deutlich günstiger. Nachteil ist, es ist oben offen. Ne? Also wer das nicht mag, der geht lieber in den Fernsehturm. Da ist man geschützt, das ist zu. Da oben gibt es auch ein Restaurant, das man sich setzen kann. Dann kann man auch ein bisschen runtergucken. Stimmt, genau, das kann man auch. Aber ich glaube, Kolkhof Tower oder Kolkhof Haus hatte ich auch schon im Schirm, wollte ich noch machen. Ja. Habe ich noch nicht gemacht. Da war ich vor nicht allzu langer Zeit. Ne? Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ist aber schweineteuer. Natürlich, aber... Ja. Aber es ist ja auch der Berliner Fernsehturm. Muss auch mal was machen in seiner Stadt. Und das Zweite, das habe ich leider nicht rausbekommen, was es ist. Nämlich ein Kunstwerk oder eine Kunstinstallation an der Museuminsel vorm Schloss. In der Museum. Vielleicht kennst du das. Das ist so wie so ein rötliches, wie so ein rötliches Tor. Ne? So ein asiatisches. Ja, genau. Habe ich mir angeguckt, habe ich auch wieder vergessen. Das ist die Nachbildung von irgend so einem Tor. Keine Ahnung, Tor des Glücks oder so. Das steht alles da dran, Stefan. Du musst das nur lesen. Naja, waren so viele Menschen davor. Aber hast du es besichtigt? Da war ich war da. Ich habe ja auch ein Foto in meinem Handy, aber können wir jetzt natürlich nicht zeigen. Aber das ist cool positioniert, weil wenn du dich da vorstellst, kannst du dadurch dann den Fernsehturm aufsehen. Da ist sogar die komplette Anlage, da nimmst du eine kleine Bronze-Bilder und da ist die komplette Anlage, der dieses Tor entnommen ist. Also es ist wahrscheinlich nur eine Nachbildung, das Tor. Genau, also irgendwas Asiatisches. Tor am Stadtschloss. Okay. Sehr schön. Hatte ich vorher noch nicht gesehen, deswegen war ich überrascht. Ne? So ist das. Pass auf, ich habe noch was. Und zwar, ich habe in meinem Urlaub war ich im Keller gewesen und habe in einer Kiste meine alte Hi8-Kamera gefunden. Und habe die rausgekramt. Sie funktioniert noch. Ja. Und jetzt hatte ich total Bock irgendwie. Oder warum hast du den nicht mitgebracht heute? Mit dieser, das ist das Problem. Ladegerät habe ich noch nicht gefunden. Ach so, okay. Hat keinen Strom. Doch, Strom hat es, aber nur mit Kabel. Und hier sind ja keine Steckdosen. Wir haben hier irgendwo Steckdosen. Nee, da hättest du so einen E-Bus angehalten. Und ich muss mir erst noch organisieren, aber es ist in der Mache, ein Videodigitalisierer, ein Videograbber, der mit Cinch-Anschlüssen ist. Hast du noch die Kassetten meisten, gefunden dazu? Ja, ja. Und die willst du mal alle probieren? Alles digitalisieren und dann nehme ich mit der Kamera wieder wie so ein Meister auf. Ja. Dann könnt ihr mich in Berlin wieder mit der Hi8-Kamera rumrennen sehen. Genau, das fällt auch auf, wenn René da mit der Hi8-Kamera rumrennt, wahrscheinlich. Genau, fand ich ganz cool. Ja, nicht schlecht. Da fällt mir ein, mein Nachbar hat eine alte Kassette mit einer Audioaufnahme gefunden, die wir jetzt auch wieder versuchen zu digitalisieren, weil sein Kassettengerät, das rauscht ohne Ende und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir noch ein zweites Kassettenabspielgerät finden. Hab das mal sauber gemacht. Das Gerät? Ja. Einfach mal den magnetischen Abnehmer irgendwie mit Alkohol reinigen. Das haben wir wahrscheinlich nicht gemacht. Aber wir haben eine andere Kassette abgespielt und die hat genauso eine Geräusche gemacht. Also nehmen wir an, dass es an dem Gerät liegt. An der Gerät. Ich habe noch einen Kassettenrekorder, der war auch in einer Kiste. Ja, siehst du. Und ich überlege gerade, dadurch, dass das dieser Grabber ja Cinch-Eingänge hat, kannst du... Ich glaube, es heißt Cinch, ne? Cinch. Das heißt ja auch nicht Charakter. Ja. Genau. Und Chameleon. Ja, genau. Und Massachusetts und Cincinnati. Richtig. Cincinnati. Daher Cincinnati. Ja. Nee, aber dann könntest du ja mit einer Stereo-Klinke, die auf zwei Cinch verteilt, in den Rechner in diesen Grabber rein. Mhm. Und dann könntest du es grabben. Ja. Ja. Genau, so könnte man es tun. Das heißt, haben wir euch das auch noch vermittelt. Ja. Und natürlich für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was ein Kassettenabspielgerät ist. Nein, brauchen wir nicht erklären. Da kann man auch in irgendwelche Museen zugehen. Denn, ins Technikmuseum. Warte, was für eine geile Übergang. Überleitung. Hier, High Five. Warte. Marc auch hier. Marc hat ja nichts gesagt. Ich hab noch. Achso, ja, warte mal, lass uns das kurz mit dem Museum aufheben, weil Marc hat ja auch noch News. Twitter. Oh. Ja. Du kannst endlich wieder was berichten. Ein Satz mit X. Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts. Ist überhaupt nicht kopiert. Naja, nicht ganz. Ich habe mich gewundert auf meinem Handy plötzlich. Ich dachte, die App ist kaputt oder so. Da so ein Kreuz gab, wo ich dachte, da fehlt das Icon oder was. Und dann steht auch noch X darunter. Ja, es sieht sehr komisch aus. Es gibt zwei Meldungen dazu. Also die erste ist eine Mörderanekdote. Und zwar auf dem Firmenhauptgebäude haben sie irgendwie den Twitter-Schriftzug und natürlich irgendwie das Vögelchen haben sie abmontiert und haben dafür ein großes leuchtendes X darauf gemacht. Hm. Und richtig hell gleißend weiß. Und die Tatsache, dass sich da Anwohner drüber beschwert haben, das scheint irgendwie hier voll in mein Schlafzimmer, da kann ich ja nicht pennen. Das ist eine Geschichte. Ja. Weil kann sein, kann auch nicht sein. Ich war nicht da. Und es gibt immer irgendwelche Querulanten, die sich über alles und jeden aufregen. Also das soll gar nicht die Meldung sein, sondern in seiner ureigenen Art hat Elon Musk das einfach verfügt und das wurde gemacht, ohne dass es dafür eine entsprechende Genehmigung gab. Oder einen Grund. Und dann kam, und dann kamen die Offiziellen und haben gesagt, das ist ja uns doll, abruppen. Ja. Und muss das also wieder runternehmen. Wie der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht, aber es gab keine weitere Meldung zu dem Thema, deswegen nehme ich an, da gibt es immer noch kein neues Firmenlogo. Die andere Meldung dazu ist, dass wohl die Absicht dahinter steht, aus Twitter etwas anderes zu machen. Das ist ein ganz großes. Und zwar gibt es da ein chinesisches Vorbild. Stefan und ich, wir haben in der Redaktionssitzung darüber gesprochen und wir dachten, das wäre Sina Weibo. Aber Sina Weibo ist seines Zeichens nur ein Twitter-Nachbau, ein chinesischer. Und was wir aber meinten, war WeChat, Tencent WeChat. Mhm. Das hat auch quasi so als Microblogging-Kurznachrichtendienst irgendwie angefangen, aber mittlerweile ist das die eierlegende Wollmilchsau im digitalen Leben der Chinesen. Okay, oh, cool. Was soll das sein? Ich habe davon noch nie gehört. Noch nie gehört? Noch nie gehört. Es gibt auch 100 Millionen Leute außerhalb von China, die das Zeug benutzen. Ja. Die haben monatlich, muss man dazu sagen, 1,2 Milliarden Menschen benutzen das monatlich. Und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich nochmal geguckt hätte in meine Notizen, weil ich hatte da einen Wikipedia-Eintrag zu gefunden, zu WeChat. Und da war dann auch ein etwas längerer Satz, wo eben drin stand, was man alles damit machen kann. Hm. Also du kannst damit bezahlen, du kannst damit Essen bestellen, du kannst dein Restaurant, ist auch wieder bezahlen, du kannst irgendwas bestellen, buchen. Also das bestimmt wirklich das Leben dort. Geschuldet vor allen Dingen der Tatsache, dass es dort in Asien, speziell in China, mit dem, was wir hierzulande kennen, dem fest installierten Internet, war es da nicht so weit her. Die waren einfach darauf angewiesen, alles mobil zu machen, weil es einfach keine Festnetzanschlüsse gab oder gibt. So wie wir das hier kennen, DSL zu Hause oder Kabel. Überall Internet in Deutschland. Ja, ganz genau. WeChat, okay. Deswegen haben sie es irgendwie alles mobil gemacht und alles darauf ausgelegt. Und interessant ist an der Stelle eben WeChat Pay. Das ist eben der Bezahldienst dort. Und die setzen damit deutlich mehr um als wir hier in Europa oder in Deutschland im Speziellen. Und WeChat Pay, das ist noch interessant, hatte damals eine Zusammenarbeit mit Wirecard. Oh, ja. Wir erinnern uns an den großen Wirecard-Skandal. Langjähriger ITB-Nachbar von uns. Du warst da mit verstrickt? Nee. Nein, die haben nur die Feiern ausgestattet finanziell, Ach so, okay. die da stattgefunden haben. Ganz offiziell und Ja, nee, interessant. Bin gespannt. Und deswegen hat Elon Musk gesagt, der Name Twitter, ja, der ist zwar bekannt, ist eine bekannte Marke, aber die nützen uns an der Stelle nichts, weil wir wollen etwas anderes, Größeres machen. Und deswegen nehmen wir einfach nur die Infrastruktur, geben der Sache einen neuen Namen und werden das jetzt sukzessive anreichern mit Funktionalität nach dem WeChat-Vorbild. Klingt ein bisschen. Uns mal überraschen, wie lange das dauert. Klingt ein bisschen, als würde Mercedes sagen, ey, wir haben eine geile Infrastruktur, lass mal Gummistiefel herstellen. Ab demnächst keine Autos mehr, sondern Gummistiefel. Mercedes Gummistiefel. Der Vergleich hinkt natürlich insofern, ja, weil Kurznachrichtendienst ist es ja nach wie vor. Genau, das kannst du nach wie vor tweeten. Egal. Ja. In Zusammenhang mit Elon Musk fällt mir noch was ein. Ich habe in meinem Urlaub eine Doku gesehen über, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, deswegen nur am Rande, über sein SpaceX-Dingens. Ja. Und ich muss sagen, ich war ja wirklich sehr, sehr geflasht dem, was der da auf die Beine gestellt hat. Mhm. Also dieses ganze Raumfahrtthema, ich interessiere mich dafür überhaupt nicht. Ich weiß, Marc ist ja ein großer Freund der Raumfahrt. Mhm. Ich fliege am liebsten selber meine Raumschiffe. Aber es ist so krass, wirklich so krass, was da möglich ist. Ja, was der überall mit drin steckt. Ne? Und dass er halt tatsächlich für die NASA Aufträge annimmt oder von der NASA Aufträge annimmt, irgendwelche Satelliten ins All zu befördern und das als Unternehmer quasi da in einem Thema unterwegs ist, wo Regierungen sagen, ich glaube 2011 oder 2013, nee, diese Space Shuttle Mission, das stellen wir ein, das machen wir nicht mehr. Und der schickt Raketen in den Himmel, die dann wieder landen rückwärts, Treibladungskörper. Krass, wirklich. Ja. Ergebenstufen. Mehrwegraketen. Ja, wirklich mega krass. Also guckt euch die Doku mal an. Ich habe gesehen, auf Disney Plus ist auch irgendwas mit in die Richtung. Vielleicht ist das ja dasselbe. Teilweise. Okay, aber das heißt, also im Umkehrschluss, Elon Musk hat jetzt keinen Vogel mehr, weil das Symbol hat sich geändert. Den Vogel hat er nach wie vor, man sieht ihn nur nicht so. Vielleicht kann er wenigstens die Marke verkaufen, weil ich fand die eigentlich, die hat er ja nun mega etabliert über die Jahre. Ja, kennt man eigentlich, ne? Aus Zeiten, wo man noch per SMS getwittert hat. 60 Zeichen. Ja, aber hat natürlich auch schon vom Ruf gelitten, seitdem Elon Musk da ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, verfolgen wir natürlich weiter, beziehungsweise Marc ist ja unser X-Experte. Und wir bleiben da dran. Ja. Spannend. Wir bleiben drin. Dran. Museum. Was war jetzt gerade mit Museum? Museum. Wir haben gerade über Museum gesprochen. Genau, Technikmuseum. Ah ja, genau. Ach, Technikmuseum, weißt du, was dein einfällt? Dein Dings hier, was du gefunden hast im Keller. Lange nach dem Museum, 26.8. Ja. Ja. Das 12 ist Euro. Würfelpoker-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob ich dann noch dahin komme. Würfelpoker-Museum. Warum? So ein Termin, warum erfahre ich sowas nicht? Ja, dann los. Würfelpoker am 12.8. Ja, am 26.8. Also, hast du gerade selber den 26. 12 Euro, stimmt. 26.8. René und Zahlen, ja, das funktioniert. Damit hat er meinen Mathelehrer auch schon. Er hat jetzt eine Brille, dann kann er das sortieren. Würfel-Poker-WM, okay, alles klar. Ja, sehr gut. Machst du mit? Wo? Ja. Sag ein paar Details. Wir drücken dir die Daumen. Details? Nein, ich will einen Erlebnisbericht haben. Wann, wo, wie? Nee, ist ja geheim und egal. Ah ja, stimmt, hast du ja mal erzählt. Das ist ja nicht irgendwie. Das ist ja geschlossene Gesellschaft. Da leider nicht hin. Kann man nicht Plätze verlosen für unsere Zuschauer? Nee, nächstes Jahr vielleicht. Schade. Nein, das bleibt ein elitärer Club. Okay, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass du deinen Titel verteidigst. Nein. Nee, er ist doch gar nicht Meister. Ich bin nicht die aktuelle Weltmeisterin. Hast du auch eigentlich einen Namen, so einen Kampfnamen? Nein. Okay. Mit solchen Kleinigkeiten halten wir uns doch nicht auf. Da gibt's ja auch werden reichlich geistige Getränke gereicht und Würfelbecher. Warst du mal Meister? Ich war mal Weltmeisterin. Okay. Oh, schön. Und heute bei uns zu Gast, Ex-Würfelpoker-Weltmeister Marc. Hi Marc. Hi Marc. Es heißt Weltmeisterin. Also, verflucht nochmal. Okay. Immer diese Genderei. Er sieht nur nicht gut, genau. Er hört auch nichts. Da haben wir es. Ja. Okay, lass uns das Thema wechseln. Würfelpoker, Weltmeisterschaft ist ja oftmals nichts für uns. Lange nach dem Museum am 26.8. Sehr gut. Geile Sache. Ich habe mal auf die Liste der beteiligten Museen geguckt. Es ist eigentlich scheißegal. Es lohnt sich in jedem Fall. Immer. Da ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Für 12 Euro. Wichtig, für Kinder muss man auch ein Ticket kaufen, was 0 Euro kostet. Ist nur zum Vorzeigen und Mitnehmen. Mega geil. Bist du dabei? Ist jedes Jahr so. Nee, ist leider ein ungünstiger Tag. Genauso jedes Jahr, und wir haben es im letzten Jahr vergessen, am 22.09. Autofreier Sonntag. World Car Free Day. Auch in Berlin? Auch in Berlin, sicher? Bus und Bahn, AB Free. Hört euch Folge 95 an. Da hast du nämlich noch zu mir gesagt, René, sowas weißt du nicht, das ist doch jedes Jahr. Na, ist ja noch eine Weile hin, gab es noch nicht in den Medien. Was, 22.09. ist noch nicht lange hin? Na, das ist noch über einen Monat. Dreimal schlafen. Und dann ja, aber du musst ja jetzt schon planen, wie du an diesem Sonntag in AB die Kostlosigkeit abfährst. So wie jeden Sonntag, mit dem Auto zum Bahnhof fahren? Nee. Ja, ich kann mich erinnern, die letzten Jahre gab es ja auch autofreie Tage, die halt lächerlich waren, weil es mitten in der Woche war und natürlich viele das nicht genutzt haben. Ja. Aber autofreie, tolle Sache. Unbedingt mitmachen. Ja. Ich hätte auch erwartet, dass unser ÖPVN-Podcast-Sprecher... ÖPNV. ÖPNV meine ich natürlich, ja. Das berichtet. Aber da bin ich hier wohl zuvor gekommen. Ja. Da war ich wohl ein bisschen schlauer. Da bin ich jetzt aber richtig stinkig. Ja. ich weiß, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Richtig. Ja. Ne? Das klären wir nachher in einem Personalgespräch. Und... Wenn wir bei Auto sind, eine Sache noch. Ein Kollege hatte neulich Luft aus dem Reifen. Ui. Aber hat wieder aufgepumpt. Als Entschuldigung einen kleinen Zettel dabei. Ach. Hier. Achtung, Ihr Spritfresser ist tödlich. Ah, alles klar. Ich weiß den Namen dieser, ich will es auch nicht so oft sagen, Tire Extinguisher, also die Reifenluftrauslasser, haben aus seinem SUV die Luft rausgelassen und haben einen Zettel dazu gepackt und da steht drin: Wir haben bei einem oder mehreren Ihrer Reifen die Luft abgelassen. Sie werden wütend sein. Aber nehmen Sie es nicht persönlich. Seid ihr bescheuert? Natürlich nimmt man sowas persönlich. Ja. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Ja, ich wollte mit meinem Kind gerade in die Kita fahren. Ich wollte gerade meine Oma aus dem Krankenhaus abholen. Oder zu einer Hochzeit. Beruhige oder keine Ahnung was. Ja. Aha. Ja, krass. Und der Witz ist, er stand auf einem Elektroparkplatz, weil er hat nämlich einen Hybrid. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung, denn... Ist nicht gesund, sagen Sie. Fahren Sie einen Hybrid-Plug-in oder ein Elektro-SUV? Diese Fahrzeuge sind immer noch umweltschädlich, gefährlich und verursachen natürlich Verkehrsstaus. Schreiben können Sie auch nicht. Er ist schuld. Siehe mehr auf unserer Website. Und die Website ist completely in English. Mhm. Also, und die Typen sind international unterwegs und auf ihrer Website machen sie dann richtig, feiern sie richtig, wo sie überall auf der Welt Luft aus Autoreifen gelassen haben. Mhm. Ja. Der richtige Helden. Warum muss man sich, wenn man Leuten was vermitteln will, sich an denen ihren Eigentum vergreifen oder Sachen kaputt machen? Weil man keinen Respekt vor fremdem Eigentum hat. Klebt euch auf die Straße, Mensch. Genau, das ist doch genau dasselbe Ding. Ist das, und hatten wir nicht gelernt, dass die Idee hinter letzte Generation und so weiter, dass das alles ganz gut ist, aber dass sie einfach die falschen Mittel dafür einsetzen und die Tire Extinguisher machen exakt dasselbe. Scheint der denselben Fehler. Keine Ahnung. Ich habe übrigens neulich gelesen, die sind ja alle so schlank, diese Leute, die Klimakleber. Mhm. Wäre viel einfacher, wenn die so komplett adipös und übergewichtig wären. Da brauchen nicht so viele auf eine Spur. Nee, dann bräuchten die sich ja gar nicht festkleben. Ja, okay. Aber man muss natürlich hier sagen, Glück im Unglück, ne, dass es nur die Luft war. Denn es gibt ja auch Situationen, wo die Autos beschmieren, Spiegel abknicken und... Anzünden. Ja, das gibt's auch noch. Ich sag nur zur WM, Fahnen abbrechen. Okay, da trifft's ja nicht das Auto, aber ist auch nicht nett. Ne? Genau. Ja, die Welt hat sich verändert. Es wird immer bekloppter. Ne? Ja. So ist das. Naja. Marc, dann sprechen wir doch mal über dein Thema. Was ist denn mein Thema? Dein Thema, du wolltest über digitale Währung, eine mega neue Sache reden. Mega neu. Über die Weltwährung, World Coin. Oh, die ist neu. Genau, denn da gibt es ja an sich an der digitalen Währung, das ist ja an sich nicht neu, aber das Sicherheitsfeature dazu ist wohl sehr innovativ. Bitte, es spricht für tell Sie, us more. Unser Coin-Experte, Marc. Ja. Sparen Sie sich die Floskeln. Zitat aus Star Wars. Ah. Also das Besondere an WorldCoin ist nicht, dass da eine weitere Kryptowährung jetzt irgendwie gekommen ist, sondern dass man sich dort legitimieren soll mit einem Augenscan. Mhm. Man soll seine Retina abscannen lassen. Klar, das ist fälschungssicher. Mhm. Und die Idee dahinter ist eben, dass man eben nicht nur Worldcoins damit irgendwie erwerben und wieder veräußern kann, sondern dass man das quasi als neues Ausweisdokument überall vorzeigen kann. Mhm. Ja, also entweder hast du einen Personalausweis oder einen Reisepass oder hast eben so einen Worldcoin auf deinem Handy dann die entsprechende App mit der Information über deine Augen, über deinen Augenscan. Das kannst du dann vorzeigen, dann scannen die es ab und stellen fest, ja, das ist ja. Ja. Und genau. Geld hat er auch. Achso, also Coin hat, also das ist Geld kombiniert, also ein Zahlungsmittel kombiniert mit einem Identifikationsmittel. Ja. Ah ja. Du gibst statt der PIN, stellst du dich einfach vor den Sensor oder Scanner und dann sagt er, ja, legitimiert. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Jetzt aber warum denn nicht? Ja. Na, weil das eben so einzigartig ist. Wenn jemand an deinen Retina-Scan herankäme, dann ist vorbei. Und sich dann doch als du ausgeben könnte, dann könnte er damit wahnsinnig Schindluder betreiben. Wir erinnern uns an den Film Das Netz mit Sandra Bullock. Ja. 1900, irgendwas in den 90ern, wo ihre Identität gestohlen wird. Ja. Könnt ja gut, da gibt es einige Filme. Da wisst ihr, was das für Konsequenzen hat. Ja. Wie ist es bei Zwillingen in dem Fall? Da gab es sogar mal eine Dokumentation. Also ein Journalist hat das, glaube ich, mal testweise mit sich machen lassen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, in welchem Sender das war, wer es initiiert hat, etc. Auf jeden Fall, das waren Journalisten, die haben gesagt, ja, okay, wir haben jetzt hier ein paar Hacker und die dürfen jetzt gerne mal hingehen und versuchen, meine Identität zu klauen. Mal gucken, wie weit das Spielchen geht. Bestimmt Jenke, oder? Ja, das klingt so ein bisschen nach das Jenke-Experiment, ja. Aber das war noch davor, das war jemand anders. Aber das hat irgendwie alles geklappt und der stand am Ende wirklich also nur noch mit dem da, was er irgendwie auf dem Leib, am Leib trug. Und alles andere war quasi irgendwie weg. Also okay. das war schon sehr erschreckend. Also es geht. Ja. Es wurde am Ende natürlich aufgelöst etc., aber es ist schon erschreckend. Mhm. Deswegen die Idee hinterm Augenscan ist sehr innovativ. Ja. Ist sehr innovativ. Aber es hat eben auch alles seine Schattenseiten. Nicht vergessen, bitte. Macht euch immer schlau. Ja, deswegen steht diese Idee natürlich auch sehr in der Kritik, gerade aus Gründen der Sicherheit. Aber wir müssen, glaube ich, die Entwicklung erstmal abwarten. Und wir haben auch letzte Woche in der Resi schon gesehen, dass zum Beispiel Kenia das Projekt gestoppt hat oder verboten hat. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber es soll unter anderem auch in Ländern, die sozusagen nicht so in ärmeren Ländern, zweite und dritte Welt, soll das auch dann sehr fortschrittlich sein dann sozusagen. Ja, das ist natürlich überall gleich fortschrittlich. Ja, ja. Nur dort hat es eine wesentlich höhere Akzeptanz als hierzulande, ja. Weil man in diesen Zweit- und Drittweltländern, wo er Schwierigkeiten hat, so fälschungssichere Dokumente irgendwie zu erzeugen, so wie wir mit unserem Euro-Schein mit den ganzen Sicherheitsmerkmalen oder Personalausweis, ist ja genauso und Zeug. Und so, das kriegen die da unten einfach nicht hin, ist zu teuer gegebenenfalls. Mhm. Und deswegen wäre das für die eine willkommene Alternative. Und es gibt schon Millionen von Leuten, die tatsächlich ihren Augen haben scannen lassen, aber wie gesagt, nicht so in unseren Industriestaaten, sondern tatsächlich eher in Afrika, Südamerika. Ja. Dort ist das Zeug wohl sehr beliebt. Okay. Wir werden diese Entwicklung beobachten. Auf jeden Fall. Auch da bleiben wir dran. Reicht. Wo ihr überall dranbleiben wollt. Ja, selbstverständlich. Und um das zu beweisen, möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, wenn wir mit dem Augenthema durch sind. Ja, gerne. Der Augenpodcast. und zwar hier das Fake-Shop-Thema. Ah ja. Ausgegebenen Anlass. Er sagte Fake-Shop, nicht ja, Fake-Shop. Ich habe auch kurz überlegt. Ausgegebenen Anlass. René, du musst Deutsch sprechen. Ich weiß. Muss ich nochmal darauf hinweisen. Nimm nochmal den Lappen aus dem Mund, dann geht das wieder. Kannst ja deinen Atem missen. Und zwar, benutzt, wenn ihr, also diese Masche auf Instagram Werbung zu schalten, Leute sehen, oh, geiler Artikel, geiler Shop, gehen rauf, kaufen, macht es bitte nicht. Hm. Es ist, wir haben wieder den Fall jetzt gehabt, da wurde ein Artikel bestellt, der hat natürlich überhaupt nicht dem entsprochen, was auf der Webseite erzählt wurde. Man hat einen Artikel bekommen, aber es war China-Ware, billige China-Ware, die vielleicht ein Zehntel wert ist. Ja. Und sie war umetikettiert, also kam aus China umetikettiert in Deutschland, aus Deutschland heraus verschickt. Ja. Mit dem Hinweis, mit dem Hinweis, dass es sich nur um einen Shipper handelt. Mhm. Warum? Ja, egal. Egal, wenn du es in Deutschland erworben hast, 14 Tage. Du kannst es zurückschicken ohne Probleme. Es darf aber nicht geöffnet sein. Das Problem ist, es kommt schon offen an. Also, ach so. Der Zoll schon ausgepackt, oder? Nein. Und der Zoll war ja dann an der Stelle nicht mehr involviert. Richtig, und er hat doch gesagt, das kommt direkt aus Deutschland. Ach, ja. Ja, es war okay. Einfach diese China-Tüte, wurde einfach der Aufkleber überklebt. Man konnte ihn abziehen und konnte darunter sehen, dass es vorher in China. Ah, ja. Okay. Und das nächste Ding ist, rücksenden kannst du es, aber in die Schweiz. Und ein Päckchen dieser Größe, also es ist ein kleines Päckchen, kostet einfach mal 15 Euro. Ne? So, steht alles auf der Webseite, hätte man den Fake Shop Finder benutzt, der auch an dieser Stelle nochmal euch ans Herzen gelegt sei. Mhm. Podcast Folge 115, haben wir das Thema mal genauer auseinandergenommen. Den Titel nochmal für Hannes, weil er den immer vergisst. Podcast Folge 115 hieß Erektion zum Frühstück, sorry. Genau. Erotik am Frühstückstisch, wollte ich fast sagen, aber dann, ja. Genau, also macht das nicht, fallt nicht darauf rein. Und mir ist eine weitere Masche, bin ich mit involviert gewesen oder reingerutscht. eBay, Kleinanzeigen. Genau. Und zwar ein Artikel eingestellt, für ein bisschen Kohle nach oben gepusht. Prompt meldeten sich 4 Leute zeitgleich mit identischer Nachricht auf die Meldung. Warte mal kurz, ich muss ja erst mal gucken. Kam, alles klar, super, da haben wir einen Deal. Schick mal deine PayPal-Daten oder so. Ne, also wollten eine E-Mail-Adresse haben. Mhm. Da der Hinweis, ihr könnt einen PayPal-Link erzeugen, ohne eure E-Mail-Adresse angeben zu müssen. Dann sieht der Käufer nämlich nicht eure E-Mail-Adresse, weiß also nicht, diese E-Mail-Adresse hat einen PayPal-Account, sondern du erzeugst einen Link, den schickst du dem Käufer und dann kann der darüber bezahlen, ja. Nummer 1. So, genau, wurde dann auch genauso gehandhabt. Das verlief dann natürlich, wieder, wie zu erwarten, am Sande, weil der Käufer nicht echt war. Mhm. Ja, und die Masche löste sich dann auf, als ein Tag später eine E-Mail kam, um den Kauf abzuschließen. Wir haben einen Käufer für Sie gefunden. Um das abzuschließen, klicken Sie bitte auf diesen Link. Komplett in Kleinanzeigen-Design. Ne? Mhm. Ich habe mir den Link angeguckt. Das handelte sich um einen URL-Shortener. Mhm. Deswegen konnte ich nicht weitergucken, weil ich natürlich dann auch kein Interesse hatte, den Link auszuführen. Also die Masche, ne? Einen Kauf zu simulieren, eine Dringlichkeit zu erzeugen, und dann die Linkfalle schnapp zu. Ja. Ich weiß nicht, was dann da passiert wäre, aber man kann es sich ausmalen. Das kann Identitätsdiebstahl, das nicht, aber es hätte wahrscheinlich Daten abziehen oder irgendwas. Genau, irgend sowas in die Richtung. Ja. Ah, gute Warnung auf jeden Immer Fall. Die Augen aufhalten. Immer die Augen aufhalten, bitte. Definitiv. Ne? Also nichts sozusagen dort machen, aber auch nichts am Telefon einfach kaufen. Da hatte ich jetzt auch einen Fall, in der näheren Bekanntschaft, Verwandtschaft, wo einfach am Telefon der Telefonanbieter gesagt hat, hier, wir können Ihnen doch... Was hast du denn gekauft, Stefan? Ich war es nicht. Eine Antiviruslösung. Können Sie einfach mal einen Monat testen, ganz unverbindlich, dann ist vorbei. Denkst du, nach dem Monat lief es einfach weiter. Und die Falle war, dass man kriegt ja jeden Monat eine Rechnung und irgendwann war halt der Telefonvertrag zu Ende. Und wir kriegten weiter Benachrichtigungen über eine Rechnung. Das kommt mir sehr vor. Ja, und dann habe ich mich da mal eingeloggt. Und das Fiese ist, in diesem Online-Portal hast du dann irgendwie 2 Rechnungen. Das sind getrennte Rechnungen. Einmal die Telefonrechnung, einmal die Rechnung für das Antivirenprogramm. Und das kannst du nur über so einen Dropdown einfach wechseln. Rechnung 1 und Rechnung 2. Das ist auf den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich. Und das ist natürlich die Falle. Ne? Gut, wir sind jetzt rausgekommen, haben es gekündigt und aber aufpassen. Auch wenn man immer sagt, ja, man kauft nichts am Telefon, dann auch wirklich machen. Ne? Ja. Kalando, muss ich mich da erinnern. Das war dieser Anbieter, das war so eine Vorvorwahl. Das ist schon länger her. Und da stand ja dann in irgendwelchen AGBs, die man nie zu Gesicht bekommen hat, dass man ein Abo abschließt. War mir auch erst aufgefallen, nachdem ich dann keinen Telefonanschluss mehr hatte und weiter eine Telefonrechnung bekommen habe. Siehst du? Ich hatte damals das Glück, das Geld komplett wiedergekriegt zu haben. Ich weiß, dass wir im Blog darüber berichtet haben, dass sich einige Betroffene gemeldet haben und dass es für viele leider nicht so gut ausgegangen ist. Mhm. Ja, es ist ein... Ja, da haben wir es wieder. Die Welt ist einfach schlimm. Nicht nur die Natur will uns umbringen. Auch ihr da draußen. Ich hasse Kriminelle. Ja, das stimmt. Das macht sowas nicht, macht irgendwas Anständiges. An alle Kriminellen da draußen, bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Genau, passt auf und euch auf. Und zu hören schon gar nicht. Genau. So, und dann für euch da draußen an den Hörgeräten, ihr habt gerade ein Abo abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Nein, es hat nur einen das Spaß, wir wollen keine Angst machen. Das ist gut hier. René, da verstehen wir keinen Spaß. Das stimmt. Ist, ja. Gut. Ja, dann denke ich, wird es jetzt Zeit. Pinkelpause? Für die Kontaktmöglichkeiten. Eine Rekreation. Weil ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ja. Dreiviertel Stündchen haben wir. Haben wir locker. So lange schon ist ja Wahnsinn. Hat René so viel erzählt? Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, 2 Wochen. Genau. Ja, ja, dann würde ich sagen, kurzer Stopp hier. Ihr könnt euch kurz was zu trinken holen, kurz Pipi gehen und dann geht's weiter. Hier kommen die Kontaktmöglichkeiten. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir sind wieder da, jetzt sind wir wieder da, live und online, auch noch bei Instagram. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Wir sind, wie gesagt, hier am, sagt man Spreeufer, ja, am Spittelmarkt. Und schauen hier aufs Wasser. Das ist super schön, finde ich. Also wir schauen ja eigentlich auf die Hochhäuser der Fischerinsel. Das auch, genau. Die prägnanten Hochhäuser, die kennt man halt. Wenn 3 man hier an der Zahl? Hm? Das sind 3, ne? Hast du gezählt? Nee, es sind, glaube ich, 3. Mehr passen auf die kleine Insel nicht rauf. Ach so, okay, ja. Und hier direkt daneben ist natürlich auch der U-Bahnhof Spittelmarkt. Ja, da können wir schon verkünden, weil wir wollen ja mal in die Zukunft blicken. Ja. Nach den Sommerferien fährt endlich die U2 wieder durch. Weiß man jetzt schon. Ja. Das weiß man jetzt schon, das Gleis ist schon fertig, das zweite. Ja, alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Ne? Und das heißt, wir haben fast ein Jahr Pendelverkehr auf der U2 am Alexanderplatz hinter uns. Ja. Ich nicht. Du kommst aus einer anderen Gegend, arbeitest woanders. Apropos alle Angaben ohne Gewähr, ja? Ist jetzt was Lustiges passiert. Oh, jetzt. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Podcast-Folge 95. Ja. Hatte einen Hauptdarsteller, nämlich den Zaunkönig, der versehentlich auf einer Briefmarke betitelt wurde und es handelte sich um einen Teichrohrsänger. Ja. Hört euch Podcast-Folge 95 an, da wird das also mal aufgerollt. Die Throwback-Folge. Jetzt, ich habe einen Vogelkalender. Vögel der Heimat. Mit O. Ja. Und auf diesem Vogelkalender mit Vögeln der... Guck mal, ein Greifvogel. Ja, na, du musst die Kamera dahin halten. Nee, der war viel zu klein. Das, egal, auf jeden Fall, auf diesem Vogelkalender war für den Monat August... Der Zaunkönig. Nein. Ja. Oh nein, ja, wirklich. Aber pass auf, jetzt kommt das Ding. Ich gucke den Zaunkönig an und denke, Alter, das sieht gar nicht aus wie ein Zaunkönig. Was ist denn? Hast du wieder einen Fehler entdeckt? Es ist ein tropischer Vogel irgendwie. Ich habe mit meinen Mitteln recherchiert und habe herausgefunden, es ist zweifelsfrei eine Fleckenhals-Buschthymalie. Ich sage ja, die Welt dieser ist schlecht Vogel und ungerecht. Lebt in Singapur, Thailand, die Ecke. Ja. Wie kann man denn sowas auf den Vögel der Heimatkalender machen und als Zaunkönig? Ich werde auch dieses Unternehmen anschreiben und meine Dienste anbieten. Ja, und dich beschweren. Aber ich finde es mega peinlich. Ja. Und der Witz ist, auf der Rückseite des Kalenders steht, alle Angaben auf diesem Kalender ohne Gewähr. Ich hoffe, wenigstens der 32. August war richtig. Genau. Ja. Und die 13 Monate des Kalenderjahres waren doch auch nicht. Ja, es ist wirklich unglaublich. Also wie kann sowas passieren? Man wird nur beschissen hier, oder? Ich meine... Den Teichrohrsänger mit dem Zaunkönig zu verwechseln, da sage ich ja. Ja, okay. Nicht okay, aber ja. Aber ein ist Tropenvogel. Vogel ist Vogel, René. Vogel ist Vogel. Ja. So wie der kleine Rabe mit dem rosa, mit dem orangen Schnabel, der nachts immer auf den Dachkanten so laut trällert. Genau. Die Umsel oder wie er heißt, ich weiß es nicht mehr. Die Umsel. Ach so, den Nachnamen, den kennen wir nicht. Nee. Genau. Ja. Okay, musste ich einfach mal loswerden. Ja, nee, tolles Thema, finde ich. Auch da bleibst du dran. Da bleibe ich am Ball. Ich werde schon wie bei der Zaunkönig-Teichrohr-Gate-Geschichte, werde ich auch da den Mailverkehr dann in diesem Podcast offenlegen. Ja. Es lohnt sich also definitiv dran zu bleiben. René sollte mal in ein Vogelmuseum gehen. Vielleicht findet er da auch einen Fehler. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja. Ach, da steht bestimmt am Eingang so ein Foto von dir. Betreten verboten. Genau. Und durchgestrichen. Gut, aber schauen wir mal, was haben wir noch? Ja, wir wollten über Filme reden. Ah, wunderbar. Haben wir Bock? Aber total. Total. Hattest du einen Filmtipp? Sonst fange ich an. Fang du mal an. Okay, ich war mal wieder im Kino. Yeah, Freitag Nachmittag. Kino völlig überfüllt mit 10 Leuten. Also es war sehr chillig und wir haben geguckt... Die Geistervilla von Disney. Ah. Hast du die schon gesehen? Da rüttelt, da guck mal. Ja. Auf der Stelle fliegend ein Turmfalke. Okay, kurz abgelenkt. Sorry. Genau. Die Geistervilla. Die Habt ihr den schon gesehen? Nein. Ist das ein Animationsfilm? Oder? Nein, das ist kein Animationsfilm. Und das ist quasi eine Wiederauflage eines Geisterfilms aus 1900, ich glaube aus den 60ern oder 70ern. Hat mäßige Kritik bekommen, aber ich fand es okay, sehr gruselig auf jeden Fall. Und im Kino natürlich immer schön mit tollem Sound und riesen Leinwand. Hat mir gefallen, unter anderem mit Danny DeVito und Jamie Lee Curtis. Oh. Na, also kann man sich angucken. Die leben beide noch? Ja. Krass. Und ja, war ganz witzig, aber nichts für schwache Nerven. Was mich dabei ein bisschen gewundert hat, genau, jetzt kommt's, da steht dran ohne Altersfreigabe. Jetzt weiß ich nicht, ob das bedeutet, die ist noch nicht raus, die Altersfreigabe, oder der ist generell muss ohne. Doch. Also ich fand ohne den heißt ziemlich, null, ne? Ich fand den ziemlich gruselig und würde den mindestens ab 6 Jahren. Ja. Die Kinder von heute sind ein bisschen. Das wollte ich gerade sagen. Genau, Stefan gruselt sich bei einem Film, dem er einen 6-Jährigen zutrauen würde. Das ist naja, meine Aussage. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Dann kommt jetzt der nächste Filmtipp. Ja, gerne. Auf Netflix haben wir jetzt angefangen, die Serie Wednesday zu gucken. Ah, passt ja zu Wednesday heute. Ist der Vorname eines Mädchens aus der Addams Family. Die Addams Family ist noch dem einen oder anderen Begriff. Das gab es ja doch damals auch als Fernsehserie, damals auch in Schwarz-Weiß, muss also auch in den 50er, 60er Jahren gewesen sein. Mhm. Und dann gab es ja auch irgendwie mal einen Kinofilm vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren, die Addams Family in verrückter Tradition. Und da haben sie jetzt, wie gesagt, eine Serie draus gemacht. Nicht Jim Henson, sondern, um Gottes Willen, wie heißt der denn? Tim Burton. Mhm. Tim Burton führt sogar selber Regie. Also er hat sich das... Ist ja genau sein Ding. Ja, genau, das ist voll sein Ding. Edward mit den Sternen, glaube ich, ist von ihm. Ja, ja. Und so einige andere Filme so in die Richtung. Ja, ja, ja. Genau. Und da haben wir jetzt die ersten 2, 3 Folgen gesehen. Und wer von euch da draußen da noch nicht reingeguckt hat... Lohnt sich. Von mir gibt es auf jeden Fall ein paar Daumen nach oben. 2 Stück kann man ja machen. Das lohnt sich. Na, du vielleicht. Bei Netflix kann man 2 nach oben machen, wenn es einem besonders gut gefallen hat. Ach so, das meinst du. Kennst du. Nun ja, jetzt wo du sagst, hast du vermutlich recht. Ja. Ich habe auch noch einen Filmtipp. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber seit dem 4. August soll es draußen sein. Ja. Auf Amazon Prime, Takeshis Castle. Ja. Ah, ja. Also ich hoffe, guckt es bitte für mich. Ich muss unbedingt wissen, wie das ist. Ja. Ich habe ja noch ich habe es ja damals noch original gesehen im Free-TV. Ja. Ein paar Folgen Takeshis Castle. Kult. Absolut, Weltklasse. Kann man mal reingucken, ja. Mal gucken, ob das wirklich auch wieder so cool ist wie damals. Man weiß es immer nicht, ne? Ja. Aber ja, cool. Ja, und ich kann sagen, ich habe auch noch einen Filmtipp, weil ich morgen nämlich ins Kino gehe. Und am Wochenende war ich beim Kumpel, da haben wir gesagt, komm, lass uns ins Kino gehen. Und zwar gehen wir zum Film Mac 2, Die Tiefe. Und da haben wir gesagt, scheiße, ich kenne den ersten Teil gar nicht. Oh, Entschuldigung. Mac 2? Oh Mist, ich kenne den ersten Teil gar nicht. Und da haben wir am Samstag einfach bei Amazon Prime den ersten Teil geguckt. Ein cooler Film, Science-Fiction-Action-Film mit Jason Statham, der Transporter. Ja. Cooler Schauspieler, mag ich. Und worum geht's da? Da geht's darum, dass auf einer Unterwassermission wird ein unbekanntes Wesen. Entschuldigung, du redest jetzt von Teil 1 erstmal. Genau, richtig. Ja, stimmt, logisch. Teil 2 habe ich noch nicht gesehen. Mac 2. M-E-G. Ja, richtig. Vom Mega High. Megalodon. Genau, das ist nämlich. Megalodon. Richtig. Genau, siehst du, die Story hast du dich schon dran erinnert, ja, siehst du? So? Nee, ich kann mich da nicht erinnern, weil ich den Film ja nie gesehen habe, aber Megalodon oder wie er heißt, ist ein. Richtig, Begriff. Genau. Ein Riesen. High, sagen wir mal so. Und genau. Man hat erst nicht gewusst, was es ist. Und hat es dann aber bekämpft auf mehreren Missionen. Und ein wirklich spannender Film, gut gemacht. Und sollte man sich angucken. Und natürlich, Jason Statham rettet die Mission. Ne? Mit freiem Oberkörper? Dann, hat er auch, ja. Wird er nicht gespielt von Putin? jetzt haust du ja Fakten rein, also ich bitte dich. Ja, und was natürlich weiterhin brandaktuell ist, ich habe noch nicht gesehen, der Barbie-Film bricht weiterhin alle Rekorde. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, und ich habe einen Bericht gesehen, also Google ist ja in Pink, wenn du Barbie eingibst. Rittersport hat eine Pink-Sonderedition für die Barbie rausgebracht. Die Fastfood-Ketten haben ganz viel Barbie-Merch und Barbie-Menüs. Also ja, da wird ordentlich Kohle verdient. Hängt Mattel da noch drin? Ja. Ja. Oder ist es mittlerweile Hasbro? Die kaufen da auch alles. Ich glaube, Mattel, ja, würde ich auch sagen. Ja, schön. Ne? Und, schön, das ist ja ein deutsches Unternehmen. Oder? Interessant fand ich am Sonntag. Das wird ja Metal heißen. Genau. Metal, genau. Heavy Metal. Nein, und am Sonntag bei Stern TV war eine Diskussion darüber, über die Rolle, über die Message dieses Films. Ne? Und ja, da waren natürlich auch verschiedene kontroverse Ansichten. Ist jetzt Barbie nun ein Vorbild für die heutige Frau oder nicht? Und nein, was das ist eine wirklich? Gesellschaftssatire. Ja, genau. Also die Zuschauer haben dann auch gewotet, dass es auf keinen Fall ein Vorbild für die heutige Frau ist. Und ja. Ken ist auch kein Vorbild für den heutigen Mann? Nicht wirklich. Nö, lassen wir das. Die Frage muss doch mal erlaubt sein. Ja. Ich habe übrigens tatsächlich auch in meinem Urlaub, als ich im Keller war, auch meine alten Barbie-Puppen gefunden. Urlaub im Keller. Nein, ich habe. Genau. Urlaub im Keller. So, Titel steht. Nein, ja. Ich hatte Titel. Von Vanessa altes Kinderspielzeug gefunden und da war auch ein Ken dabei. Mhm. Und witzig war, ich hatte ein paar Tage zuvor Toy Story 3, glaube ich, geguckt. Okay. Und war ich sehr erstaunt, wie originalgetreu dieser Ken. Wie originalgetreu dieser, ich soll euch ins Gesicht gucken, wenn ich mit euch rede, wie originalgetreu dieser Ken, diese Ken-Puppe, dem Ken Toy Story sah und er kam mir total vertraut vor, obwohl ich den das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. Im Keller. Ich und Ken, wir waren alleine im Keller. Wusstest du eigentlich, René? Ich wusste es nicht. Marc wird es auch nicht wissen. Zu DDR-Zeiten gab es auch eine Barbie. In der DDR. Brauche ich mehr Details? Kann ich mich möglicherweise erinnern. Wie hieß sie? Ich weiß nur, sie hat immer die Sibylle gelesen. Ach, hieß sie Sibylle? Nee, Steffi hieß sie. Steffi hieß sie. Angeblich. Ich kann es nicht sagen. Die war bestimmt aus Holz. Aus Plaste und Plastik. Nee, obwohl, wenn man was in der DDR hat, dann war es ja, was wir nennen, Plastik? Plastik. Oder Plaste und Elaste. Gyroplast. Ja. Nee, welches ist das DDR-Wort? Plaste? Plaste, ne? Plaste, hat man gesagt. Und Plastik hieß es wahrscheinlich im Westen. Könnte sein. Da heißt ja alles anders. Ja. Die hatten ja auch keine Astronauten. Nee, Kosmonauten. Ja, Kosmonauten. Wir hatten die Kosmonauten. Kosmonauten. Astronauten. Genau. Nee, dann gibt es noch die Taikonauten in Asien. Richtig. Und wie sie in Indien heißen, weiß ich nicht. Indienauten. Okay, ja, sehr spannend. Hast du, Anni, du hast ja schon einen Filmtipp gesagt. Ja. Ich überlege gerade, habe ich noch einen? Nein, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Na? Siehst du, gut, dass ich nicht angekündigt habe, dass heute die internationalen Berlin-News wieder laufen. Ja, weil? Na, ich habe noch keine internationalen Berlin-News heute gehört. Nee, gibt's heute auch nicht. Dafür, wenn ihr wollt, wenn wir noch Zeit haben, können wir kurz ein paar Vorschläge zum Jugendwort des Jahres durchgehen. Vielleicht erkennt ihr euch da wieder. Ich würde Knorke nehmen. Na, pass auf. Also, auf jeden kurz, Fall. Kurz zusammengefasst. Bis zum 20. September kann man abstimmen. Der Langscheid Verlag kürt. Langscheid auf Englisch Long Vagina. Hey, sehr gut, sehr gut. Da hatten wir das auch. Genau. Bis 20.09. kann man abstimmen. Es zählen aber nur die Stimmen der 10- bis 20-Jährigen. Na toll. Unter www.jugendwort.de. Jetzt kommt's. Die Top 10, die zur Auswahl steht dieses Jahr. Stehen. Ja, du hast recht. Auf die Top 10. Steht zur Verfügung. Auflock, was heißt das? Auflock? Auflock. Auflock. L-O-C-K. Gesperrt. Auflock. Ja, ne? Heißt aber Dinge entspannt angehen. Ach so. Also wie man das jetzt in einem Satz einbaut, habe ich leider kein Beispiel gefunden. Ja, ich gehe jetzt überlegt. Mal auf Lock, ich noch nie gehört. Auf Klo. Ja, genau. Darf er so? Ja, darf er so, natürlich. Darf er so. Darf er so, alles gut. Verwunderung. Alles gut. Wird damit ausgedrückt. Genau. Darf er so? Ja. Ja, zum Beispiel. Genau, das Fragezeichen fehlt da noch. Ach so, darf ja, ich habe es schnell abgeschrieben auf Arbeit. Ach, darf er so? Ja. Digger. Naja, ist ja nicht neu. Digger kennt man, ne? Kumpel und so weiter. Goofy, das kann man sich ableiten. Ja, der Goofy ist beim Skater, kennt das. Weil wenn du mit dem falschen Bein auf dem Skateboard stehst, dann ist das der Goofy-Style. Und das heißt? Komisch. Komisch, tollpatschig, ja. Ey, du bist ja voll Goofy. Ich bin nicht Goofy. Ne? Darf er das? Interessant. Kerl oder Kerlin? Freund. Aber meist wird nur die maskuline Anrede benutzt. Ne? Nächster Vorschlag, NPC. Was? NPC, also NPC. Ja. Non-Playable Character. Also, es ist kein menschlicher Charakter. Ja. Es ist eben ein computergenerierter Charakter. Genau. Riz, R-I-Z-Z. Riz. Riz. Ritz. Ritz. Ritz oder Riz? Ich weiß nicht, ob es Deutsch oder Englisch ist. Riz. Riz. Die Fähigkeit einer Person zu flirten. Oh, ey, du hast voll den Riss. Ja, du bist, so kann man es auch sagen, ja. Das ist jetzt ein bisschen... Diese Jugend. Echt mal. Weil die wieder, ich verstehe die Jugend von heute genau. Nicht mehr. Richtig. Side-Eye. Ist Verachtung? Achso, wir haben ein Seitenauge? Wahrscheinlich. Wegen deiner Brille? Nee. Ich kann mit meinem Ohr gucken. Genau. Slay. Zustimmung, Bewunderung auch. Hey, Slay. Ja. Slay? Slay. Slay. Zustimmung? Ja. To slay heißt doch schlachten. Ja, stand so auch. Also jemand... Zustimmend schlachten. Ja. Und Überraschung, ja, das Quatsch. Alte kommt immer wieder. Das Jugendwort von 2012, YOLO, steht auch wieder zur Verfügung. Ja, ich bin heute auch wieder auf dem YOLO-Deck. Genau, auf dem YOLO-Deck. Ja, der war gut, René. Du machst dich schon warm fürs Witzbett. Ja, absolut. Achso, nee, ich dachte für die Jugend. Ja, meine also Jugend stimmt ab. Mir. Ehrlich gesagt, habe ich keinen wirklichen Favoriten. Doch, ich bin... Ja, Goofy fand ich ganz nett. Darf er so? Darf er so? Okay, ja, das hast du dir jetzt eingeprägt. Ja. Wir bleiben dran, wir sind gespannt. Marc schüttet nur verwundert den Kopf. Ja. Er kann. Aber weißt du was? Wir müssen uns mit so einem Thema wirklich auseinandersetzen. Ja. Nee. Doch, das ist wichtig, weil wir haben auch junge Hörer. Kinder. Ja, aber wir wollen doch auch. Ich mag keine Menschen. Wir wollen doch auch die jungen Menschen da draußen erreichen. Ja. Ich wette, dass 90% unserer Hörerschaft jünger ist als wir. Und damit meine ich auch Stefan. Ja, das ist ja nicht schwer. Ja. Ne? So ist es. Habt ihr übrigens gesehen, dass links von uns einer oder zwei sogar angeln? Das ist mir jetzt erstmal bewusst geworden. Die holen ja das Armbrot aus der Spree. Was wichtig ist, dazu benötigst du in Berlin drei Scheine. Ein Angelschein? Die Angelkarte, der Angelberechtigungsschein und ein Fischereiausweis. Oder so. Wollen wir sie mal fragen, ob das stimmt? Uns reicht, wenn sie eins davon haben. Ja, warte mal, soll ich dir schnell mit dem Edding Ordnungsamt auf die Stirn schreiben? Ja, wir haben jetzt neue Helme. Genau. Unsichtbar. Oh Mann. Ja, okay. Darf er das? Nee, darf er? Warte mal, sorry. Darf er so? Darf er so? Ja, siehst du? Passt doch. Ey, die anderen drüben, darf er so? Wunderschön, siehst du. Wir sind ja voll. Geh mal rüber mit ein bisschen mit den Rissen. Ja. Ey, Digga. Zeig mal einen Angelschein. Na gut, okay. Ey, Alter, zeig mal Angelschein. Digga, zeig mal Angelschein. Ich würde sagen, wir sind. Mal Fisch. So weit fortgeschritten, bevor René hier explodiert. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Du bist ein bisschen goofy. Die Leute draußen verstehen mich. Ja, das glaubst nur du. Okay, wie sieht's aus? Wollen wir zum Witzbett übergehen? Oder habt ihr noch Was sagt denn die Uhr? Durch. Wir müssen uns ja nach der Uhr richten. Nein, die ist soweit. Das hat ja nichts mit die uns Uhr, zu tun. Ja, also die Stunde haben wir schon gerissen. Ja, gerissen. Warte, das steht nicht auf der Liste. Ritz. Das darfst du nicht sagen. Ja. Darf er so? Darf er so? Ja, schön, dass das heute mit der. Jetzt hast du gar keine Witze, kann das sein? Willst du meine Brille haben? Ich hab zwei. Achso? Marc, willst du meine Brille haben? Nee. Achso, es sah so aus, als wenn du eine Brille brauchst. Nein. Er macht genau diesen Effekt, den du gesagt hast, ne? Du guckst dann extra woanders hin. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zum Witzbattle in Folge 118. Ich freue mich total. Und los geht's. Marc, schieß los. Mein Fitnesstrainer hat heute meine Figur gelobt. Ach so, und von deinem fetten Arsch hat er nichts gesagt? Nein, dein Name fiel gar nicht. So, ich muss dazu sagen, ich bringe heute ungefilterte Witze von der Jugendplattform Jodel. Jodel, kennt ihr nicht? Nee. Eine Akademiker-Twitter. Jolo kenn ich. Also das ist wie Twitter, nur für Akademiker. Und du hast gerade was von Jugend erzählt. Jetzt und Akademiker unter 20. Aha. So, okay. Also ich elitär. Keine Akademiker unter 20. Achtung. Der Witz, ja? Mhm. Kommt man zum Arzt. Herr Doktor, mein Hintern tut weh. Wo denn genau am Hintern? Ja, direkt am Eingang. Darauf der Arzt. Ja, das wird nicht aufhören, weh zu tun, solange du es Eingang nennst. Oh. Ah, alles klar. Ich habe mich totgelacht. Ich habe mich totgelacht. Aber Marc hat schon die richtige Idee. Er ist völlig unsexuell gemeint. Ja, das nochmal so als Info. Ja. Ich habe mich wirklich nicht eingekriegt. Na, pass auf, dann habe ich, um euch zu verwirren, einen ganz guten. In einer Dachrinne sitzen zwei Kühe und stricken einen Ofen. Kommt ein Schluck Kaffee vorbei und fragt, sag mal, dürft ihr überhaupt schon rauchen? Wieso, ist hier etwa eine Einbahnstraße? Das war der Witz. Ja, der war gut. So. Okay. Mark. Achso, die Kinder kommen. Wir müssen feiern. Kurze Pause. Hallo, wir müssen freundlich, wir müssen PC sein. Das Mikrofon ist an. Scheißmusik. Ja. Ich muss Musik auf Klo. Genau. Okay, dann probieren wir es. Dann geht das mit dem Klassiker. Ja. Wie viel wiegst du eigentlich? Das sag ich nicht. Na komm, wenigstens die ersten drei Zahlen. Ja. Und René? Ja. Achso, du warst ja gar nicht gemeint. War ja ein Witz. Gut. Drei Stumme kommen in die Bar. Einer macht das Licht aus, einer wieder an, einer zieht kurz die Hose runter. Darauf der Barmann. Alles klar, habe ich verstanden. Ein dunkles, ein helles und ein Kümmerling. Kommt ja, sofort. Ja, sehr gut. Gut, ich habe einen richtig guten, denke ich. Bin gespannt. Treten sich zwei Bauarbeiter gegenseitig in die Eier. Kommt ein Passant vorbei und fragt völlig entsetzt, sagen Sie mal, tut das denn nicht weh? Sagt der eine Bauarbeiter, nö, wieso? Wir haben noch Stahlkappen in den Schuhen. Ja, dazu kann ich sagen, manchmal fühle ich mich wie eine Kuh auf der Weide, die ist auch den ganzen Tag von Pfosten umgeben. Hast du gemerkt, René, er hat dich übersprungen und du hast es gar nicht gemerkt? Hä? Hast du was gemerkt? Nein. Ja, wir tauschen zwischendrin. Ja. Okay. War das dein Witz eben? Du bist dran, René. Warte mal, nee, Marc, ja, atmet ja noch. Naja, gut, ich könnte hier noch... Aber der war doch gut mit dem Pfosten. Ja, den lassen wir Geld. Ja, nee, ich habe ja nicht so viele. Mach mal weiter. Ja, okay, genau. Ich saß noch mit dem Kumpel im Auto und da habe ich das Auto abgewürgt und da sagt er so zu mir, ey, du bist so hässlich, bei dir kommt nicht mal die Kupplung. Eieieiei. Heute ist der Erfinder der Autokorrektur gestorben. Restaurant in Peace. Davon gibt es so viele tausend Varianten und sie sind alle nicht ausgedacht. Ja. Muss man auch dazu sagen. Genau. Ne? Ja. René oder Marc? Wer möchte? Ja, Marc ist dran. Ja, okay, ich bin dran. Ey, du kannst auch einen von mir haben, wenn du willst. Ey, wenn wir nicht so. Immer wenn wir nicht im Kreis sitzen, dann kommst du durcheinander, wenn wir einen Witzbattle machen. Sagt der bei Zahlen durcheinander kommt. Ja, du kannst ja offenbar bei einer geraden Linie keinen Kreis denken. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Komm, los jetzt. Manchmal möchte ich mit dir spontan ans Meer fahren. Nur du, ich und ein Sack Zement. Mhm. Passt ja. Danke, René. Gut, er hat ja dich gemeint. Ja. Bewerbungsgespräch. Ja. Es ist kein Erinnerungsprotokoll, ne? Möchte ich nur mal dazu sagen. Also, Bewerbungsgespräch. Und in welcher Position genau sehen Sie sich in unserer Firma? Ja, sitzende Position. Oder in liegender Position, wäre auch klasse. Danke, wir melden uns. Verstehe. Die Frau in der Küche, passieren übrigens die meisten Unfälle. Und ich muss sie alle essen. So, wenn wir richtig mitgezählt haben, ist jetzt Bonusrunde. Oder war das schon? Das war schon. Na, dann noch ein Bonus. Aber komm, okay, noch ein Bonus. Ja. Heute. Der Mann kommt nach Hause, erblickt seine Frau, sich räkelnd, splitterfasernackt im Wohnzimmer auf den Tisch und grinst ihn dabei an und er so, oh fuck, wieder kein Abendessen. Ja, Essen fällt aus. Nicht schlecht. René überlegt noch, ob er ihn wirklich verstanden hat. Genau. Ich habe ihn nicht verstanden. Er kriegt also immer noch mal, Abendessen. Ich versuche mal nochmal wiederzugeben, was ich verstanden habe. Ja. Also ein Mann kommt nach Hause und die Frau, die regelt sich auf dem Küchentisch und er sagt, scheiße, wieder kein Abendbrot. Nackt. Sie ist nackt. Ja. Sie räkelt sich nackt auf dem Tisch im Wohnzimmer, blickt ihn dabei schelmisch an und er so, oh nein, wieder kein Abendbrot. Also der Witz ist quasi, egal, ja. Wir schneiden das raus. Das kann man hier rausschneiden, das ist zu gut, um rausgeschnitten. Wir können hier nichts rausschneiden, wir sind doch live. Eben, Mensch. Er ist doch live produziert. So, also mein letzter Bonuswitz, der ist ein bisschen leichter zu verstehen. Ja. Ich hätte als Kind fast mal zwei Finger verloren, nur weil ich während Dinner for One die Fernbedienung in der Hand hatte. Ja. Gut, ich bringe noch einen ganz einfachen zum Schluss. Ja, mach mal nicht so schwer, wenn man. Ich esse nicht jede Sorte Chips. Ich bin da absolut pingelig. Entschuldigung. absolut nicht mal den einfahren. Okay, wie wäre es, wenn ich gleich noch eine Weisheit des Tages hinterher? Ja, ja, du, sehr gerne. Oder? Die leben ja, die Weisheiten. Ich habe nämlich was Schönes gehört zu dem Thema. Und zwar von, oh Gott, steht auch nicht da drauf. Egal. Moment, krieg ich so zusammen. Er überlegt. Nee. So nee. Sieht Marc aus, wenn er überlegt. Nee, nee. Ah ja, da steht's. Wunderbar. Ja. Und zwar, wenn man zu dogmatisch darauf achtet, das Richtige zu sagen, sagt man am Ende gar nichts mehr. Das ist ein Zitat von Dr. Ja. Magnus Heyer. Der ist sehr gut. Medizinjournalist und Arzt. Sag nochmal. Neurologe. Deswegen so an wie ich. Warte. Der, sag nochmal. Sag nochmal. Also wiederholen, das kann man ruhig nochmal wiederholen. War ein guter Wenn man zu dogmatisch darauf achtet, das Richtige zu sagen, sagt man am Ende gar nichts mehr. Ja. Dr. Magnus Heyer. Vielen Dank. Arzt und Medizinjournalist. Der war gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. René, du musst als Kameramann natürlich auch gucken, dass du die Protagonisten... Ja, das hättest du mal die ganze Zeit machen sollen. Nee, das Problem ist, wenn ich so mache, gucke ich immer dahin und dann spreche ich als Einziger also müssen wir die Kamera hier ins Mikrofon. Ja. Und wenn wir so machen, müssen wir nur irgendwie... Ja, das würde mir reichen. Es ist alles gut. Ich werde etwas Geld in die Hand nehmen und uns ein zweites Stativ kaufen. Aber nicht zu tief, weil dann ist die Kamera von hier unten. Dann ein ich sag der Stativ, nicht Staflach. Ja, genau. Aber hol doch lieber ein Stafoh. Wenn wir ein Stativ haben, dann sehen die Leute unten in unsere Nasenlöcher. Ich glaube, es wird gleich dunkel, die Sonne geht unter und wir machen Feierabend für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, René. Danke, Marc, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid beim Meisten Berlin Podcast. Das war Folge 118. Gute Nacht. Das läuft gut. Tschüss.